Stottern. Sprache ist etwas Fließendes. Wir sprechen vom Redefluss und von einem flüssigen Stil. Beim Stotterer fließt die Sprache nicht. Er zerstückelt, zerhackt und kastriert sie. Will etwas fließen, so braucht es dafür Weite. Würde man einen Fluss durch eine Düse zwängen, es entstünden Stau und Druck. Und das Wasser würde bestenfalls aus der Düse spritzen, aber nicht mehr fließen. Der Stotterer hemmt den Fluss der Sprache durch eine Enge im Hals. Wir sagten bereits früher, dass Enge und Angst immer zusammengehören. Beim Stotterer sitzt die Angst im Hals. Der Hals ist die an sich schon enge Verbindung und Durchgangspforte zwischen Leib und Kopf, zwischen unten und oben. An dieser Stelle sollten wir uns an all das erinnern, was wir im Kapitel über die Migräne von der Symbolik des Unten und Oben gesagt haben. Der Stotterer versucht, den Hals als Durchgangspforte so eng wie möglich zu machen, um dadurch besonders gut kontrollieren zu können, was von unten nach oben aufsteigt, beziehungsweise dazu analog, was aus dem Unterbewussten ins Oberbewusstsein aufsteigen will. Es ist das gleiche Verteidigungsprinzip, das wir bei alten Befestigungsanlagen vorfinden, die nur ganz kleine, gut kontrollierbare Durchlässe besitzen. Solche gut kontrollierbaren Einlässe und Eingänge, wie Grenzen, Saaltüren usw., lassen immer einen Stau entstehen und hindern den Fluss. Der Stotterer kontrolliert im Hals, denn er hat Angst vor dem, was von unten aufsteigt und bewusst werden will. Er wirkt es im Hals ab. Wir kennen den Ausdruck unter der Gürtellinie. Damit ist eigentlich der anstößige und unsaubere Sexualbereich gemeint. Die Gürtellinie dient als Grenze zwischen dem gefährlichen unteren Bereich und dem erlaubten und sauberen oberen Bereich. Diese Grenze hat der Stotterer bis auf Halshöhe geschoben, denn er empfindet die gesamte Leiblichkeit als gefährlich und nur den Kopf als klar und sauber. Ähnlich wie der Migränepatient verschiebt auch der Stotterer seine Sexualität in den Kopf und so krampft man oben wie unten. Man will nicht loslassen, sich nicht öffnen für die Forderungen und Triebansprüche des Leiblichen, deren Druck immer stärker und beängstigender wird, je länger man sie unterdrückt. Das Symptom des Stotterns wird letztendlich als Ursache für Kontakt- und Partnerschwierigkeiten herangezogen und so schließt sich wieder der Teufelskreis. Nach dem gleichen Prinzip der Verdrehung wird auch bei stotternden Kindern die auch immer vorzufindende Hemmung als Folge des Stotterns interpretiert. Stottern ist jedoch lediglich ein Ausdruck der Hemmung. Das Kind ist gehemmt, das zeigt sich auch im Stottern. Das stotternde Kind hat Angst, etwas Andrängendes herauszulassen, ihm freien Lauf zu lassen. Es hemmt den Fluss, um es besser kontrollieren zu können. Ob man dieses Andrängende Sexualität und Aggression nennen will oder bei einem Kind andere Ausdrücke bevorzugt, ist gleichgültig. Der Stotterer sagt nicht frei heraus, was kommt. Sprache ist ein Mittel des Ausdrucks. Wenn man aber dem, was von innen nach außen drückt, einen Druck entgegensetzt, so zeigt man Angst vor dem, was da zum Ausdruck drängt. Man ist nicht mehr offen. Gelingt es einem Stotterer, sich wirklich einmal zu öffnen, so ergießt sich ein gewaltiger Strom von Sex, Aggression und Sprache. Wenn alles Unausgesprochene ausgesprochen ist, gibt es keinen Grund mehr zum Stottern.